Alltagschinesisch. In der Muttersprache Chinesisch lernen. 用你的母语学汉语. Meiri汉语. Hallo, 大家好. Willkommen zu Alltagschinesisch. Ich bin Xiaolan. 大家好, ich bin Thomas. In der letzten Lektion haben wir einen Obstmarkt besucht. Ich glaube, wir wiederholen kurz die wichtigsten Sätze. Wie sagt man zum Beispiel, sind die Mandarinen süß auf Chinesisch? Das heißt, 这橘子甜吗? 这橘子甜吗? Wie sage ich, wenn ich nach dem Preis fragen will? Man kann sagen, 多少钱一公斤? 多少钱一公斤? Jetzt habe ich aber gerade kein Kleingeld dabei. Wie kann ich das auf Chinesisch ausdrücken? Vielleicht mit 我没有零钱. 我没有零钱. Hier ist ein 100-Yuan-Schein. Wie heißt das auf Chinesisch? 给你一张100元的. 给你一张100元的. Hören wir uns nun die gesamte Unterhaltung der letzten Lektion an. 这橘子甜吗? 很甜. 多少钱一公斤? 4元钱一公斤. 我没有零钱. 给你一张100元的. 找您80元. Gut. So viel zur Wiederholung. Kommen wir nun zur heutigen Lektion. 这是什么? 牌子的 中国名牌 这儿有点毛病 最多100元 这是什么牌子的 中国名牌 这儿 有点毛病, 最多100元. Seit einiger Zeit möchte ich mir ein Motorrad kaufen. Dabei genügt mir schon ein gebrauchtes. Das kostet nicht so viel. Ich verstehe. Ich erkläre gleich einmal einige wichtige Ausdrücke dazu. Danke dir, Xiaolan. Das ist sehr nett. Aber gerne doch. Wichtig ist vielleicht, nach der Marke zu fragen. Ja, das stimmt. Wie fragt man danach auf Chinesisch? 这是什么牌子的? 这是什么牌子的? 什么, was, welche? 什么? 牌子, Marke. 牌子. 这是什么牌子的? 这是什么牌子的? Was ist das für eine Marke? Heutzutage findet man viele Produkte made in China. Ja, auch im Ausland. Viele chinesische Marken wie etwa Haier sind schon weltweit bekannt. Eine bekannte chinesische Marke heißt auf Chinesisch 中国名牌. 中国名牌. 中国, China. 中国. 名牌, bekannte Marke. 名牌 中国名牌 中国名牌 Eine bekannte chinesische Marke. Hier noch einmal der erste Dialog. 这是什么牌子的? 这是中国名牌. Ich habe auch gehört, dass man auf Gebrauchtwagenmärkten in China handeln kann. Stimmt das? Ja. Aber man sollte einige Tricks kennen. Zum Beispiel sollte man immer nach Fehlern suchen und dann den Preis drücken. Dann sagt man zum Händler, 这儿有点毛病. 这儿有点毛病. 这 heißt hier. 这 有 haben. 有 点 ein bisschen. 点 毛病 Fehler, Mangel. 毛病. 这儿有点毛病. 这儿有点毛病. Hier ist ein kleiner Fehler. 这儿有点毛病。 我马上可以修好。 Nun, der Händler hat gesagt, er könne es sofort reparieren. Ich will aber höchstens 100 Yuan dafür bezahlen. Dann sagst du am besten, 最多100 Yuan. 最多100 Yuan. 最多 höchstens. 最多 100 Yuan, 100 Yuan. 100 Yuan. 最多100 Yuan. 最多一百元。Höchstens 100 Yuan. 你要多少钱？ 太贵了。 你说多少钱？ 最多一百元。 In diesem Dialog fragt der Kunde den Händler, wie viel verlangt. 你要多少钱？ Der Händler nannte einen hohen Preis, woraufhin der Kunde sagte, 太贵了, das ist zu teuer. Ganz genau.Der Händler fragte daraufhin, wie viel der Kunde den bezahlen möchte. Okay, bevor wir uns die heutige Unterhaltung noch einmal komplett anhören, hier eine kurze Wiederholung der Lektion. 这是什么牌子的? Was ist das für eine Marke? 这是什么牌子的? 牌子, Marke. 牌子. Eine bekannte chinesische Marke heißt...中国名牌。 中国名牌。 中国 China。 中国。 名牌 bekannte Marke。 名牌。 Here is ein kleiner Fehler. 这儿有点毛病。 这儿有点毛病。 毛病 Fehler, Mangel。 毛病。 Und zum Schluss höchstens 100 Yuan heißt auf Chinesisch 最多100 Yuan. 最多100 Yuan. 最多 höchstens. 最多. Und hier ist die komplette Unterhaltung. 这是什么牌子的? 这是中国名牌。 这儿有点毛病。 我马上可以修好。 你要多少钱？ 太贵了。 你说多少钱？ 最多一百元。 Okay, das war unsere heutige Unterhaltung. Werfen wir nun einen Blick auf die Hinweise zur chinesischen Kultur. Auf vielen kleineren Privatmärkten in China kann man den Preis noch etwas verhandeln. Für viele ist dies ein angenehmer, ja lustiger Teil des Einkaufens. Aber man sollte einige Dinge beachten. Hier ein paar Tipps.So sollte man zum Beispiel nie zeigen, wie gerne man den Gegenstand, um den gerade gefeilscht wird, erwerben möchte. Am besten gibt man einfach vor, etwas umherzuschlendern und nur zufällig in dem Geschäft vorbeigekommen zu sein. Nach dem Vergleich verschiedener Angebote kann man zudem besser herausfinden, wo man den billigsten Preis bekommt.Auch hilft es immer, den Preis etwas zu drücken, indem man auf kleine Mängel hinweist.Schließlich kann man immer etwas finden, wenn man nur genau sucht. Und da der Händler sowieso nur die guten Eigenschaften des Produkts hervorhebt, ist es nur legitim, auf Mängel hinzuweisen. Natürlich kann man diese Tipps nur auf Privatmärkten anwenden. Schließlich werden in normalen Geschäften oder auch in Supermärkten die Waren zu den angegebenen Preisen verkauft.Wie in westlichen Ländern ist auch in China das Handeln in solcher Läden eher unangebracht. Womit wir schon wieder am Ende der heutigen Lektion angekommen sind. Wie immer an dieser Stelle noch unsere Quizfrage. Wie sagt man, was ist das für eine Marke auf Chinesisch? Wenn Sie die Antwort wissen, schreiben Sie uns doch eine E-Mail an gr@cri.com.cn. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter german.cri.cn. Ich sage auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. 再见。